Manchmal lieg ich nachts noch lange wach, das Licht wird bald schon ausgemacht. Hab viele Türchen aufgemacht und warte auf die eine Nacht. Noch sechsmal, noch fünfmal, noch viermal, noch viermal schlafen. Dreimal, noch zweimal, noch einmal, nur eine Nacht noch schlafen. Oh, oh, oh, oh. Nur eine Nacht noch schlafen. Oh, oh, oh, oh. Wie oft muss ich noch schlafen? Manchmal dauert alles viel zu lang. Ich warte auf den Weihnachtsmann. Hab vier Kerzen angemacht und warte auf die eine Nacht. Noch sechsmal, noch fünfmal, noch viermal, noch viermal schlafen. Dreimal, noch zweimal, noch einmal, nur eine Nacht noch schlafen. Noch lange wach, das Licht wird bald schon ausgemacht. Hab viele Türchen aufgemacht.